Grüß Gott, Ihr Herr. Keine jüdische Arzt. Sie können doch nicht sagen, sonst gibt's Hauer. Würden Sie Ihren Untermenschen bitte mitteilen, dass Sie Ihre Kanonen in den Bach werfen? Ist ein Kaugummi. Was für ein Geschmack? Maulbeerblatt. Ich hasse Maulbeerblatt. Was haben wir? Was du hörst, weiß ich nicht. Konfektionsgröße? Die Elefantennummer. Oh, ist das nicht herrlich, wie er läuft? Nach der Bandkorrektur. Ah, und die Hartgummilutscher? Was ist mit denen? Das ist ja gut. Ein reizender Abend, nicht wahr? Jetzt geht doch erst los. Lassen Sie mal den Futtertrog anrollen. Du hörst mir den Vorschlag auf und bringst das zu fressen, sonst fahrst. Bringt deine Birne ein bisschen Luft, ist auch nicht schlecht. Schmackstromhirn weicht nämlich im warmen Dunst zu schnell auf. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Du tust, was ich sage, oder ich hau dir aufs Maul. Wenn du das Echo verträgst. Ach, ich könnte dir nicht mal die Seife hat angefasst, das Ferkel. Ma, hörst du, der hat sie nicht richtig gewaschen. Reißadler kackt dir gerade fürchterlich aufs linke Bein. Ich verfluche den Tag, an dem du zur Welt gekommen bist. Du bist schlimmer als gelbes Fieber in einer Kolonie von Leprakranken. Ich hoffe, der hat Kekse. Kekse? Ja, mit Schokokos. Dafür habe ich schon mal einen umgebracht. Was kann ich für Sie tun? Sie schnappen sich drei oder vier Mann und bringen die Kiste rein, die da draußen auf dem Wagen steht. Sich keiner das Ding unter den Arm klemmt, verstanden, da sind nämlich 300.000 drin. Dollar? Nein, du Arsch. Quarktaschen. Los, beweg deine Stelzen. Ich will die Kiste in 5 Sekunden hier einsehen, sonst gibt's was hinter die Löffel. Ich habe heute beschissen für den Stich. Plops. Wenn ihr mich braucht, uns. Wenn ihr uns braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Und wo soll's hingehen? Nehmen Sie Kurs auf die Malediven. Die Malve. Kennst du die Malediven? Richtig. Mal mit ihnen gegessen. Kannst du mich ihnen ja vorstellen. Hübsche Augenklappe. Was ist heute? Hast du schon mal sowas gegessen? Pfui, Deile, wird dich wüten. Ess doch keine Briketts. Das gibt Tinte auf den Füller. Ich schreib noch mit Blei. Was glaubst du, wie lange der Mehlsack steht, wenn ich immer hier reinhaue? Schnaps und Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Du kriegst gleich was von deinem Hut, alter du Idiot. Na ja, gut. Aber wenn dieser Luzifer oder diese Pfeife heißt auftaucht, dann lag ich mich doch nicht zur Hölle scheren. Ja, möge der Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Die Herren! Schnauze! Die Herren! Da bin ich ein bisschen übertrieben. Och nö.